heute ist es wieder so, du hältst mich wach. Kann nicht träumen, kann nicht schlafen, du hast das gebracht. Betrachte die Lichter, tausende Schreie, vom Denker zum Dichter sehe tausende Gesichter. Alkoholisiert, Alkohol bis hier, Alkohol bis dort, brauche Alk, du bist fort. Weit weg, weit weg, Liebe, Freude und der Streit weg. Wie ich mich verhalte, im Herzen eingespalte, alles zerstört, alles verwirrt, alles begraben, habe hunderttausend Fragen. Warum du, warum ich, warum wir, schaust du hier, du lässt mich gehen, ich lass dich gehen, im Gesicht drehen, Tränen aus Blut, egal was du machst, mir geht's gut, Whisky auf, alles gut, ein Schluck, alles besser. Schwarz ist die